Noch Sigmund Freud sah in der Religion in erster Linie ein wahnhaftes Element, etwas, das zu den Unreifestadien der Menschheit gehört, wenn die Vernunft noch nicht auf eigenen Füßen stehen kann und magische Stützen braucht. Im Übrigen maß er der Religion vor allem moralische Aufgaben zu. In die Zukunft einer Illusion schrieb Freud: Göttliche Aufgabe wird es nun, die Mängel und Schäden der Kultur auszugleichen, die Leiden in Acht zu nehmen, die die Menschen im Zusammenleben einander zufügen, über die Ausführung der Kulturvorschriften zu wachen, die die Menschen so schlecht befolgen. Den Kulturvorschriften selbst wird göttlicher Ursprung zugesprochen. So wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen, erbaut aus dem Material der Erinnerungen an die Hilflosigkeit der eigenen Kindheit des Menschengeschlechts. Alles, was hier über Religion, imaginäres Denken, Mythos und so weiter gesagt wird, gilt in übertragenem Sinn ebenso für schwärmerische politische Ideologien, deren Verwandtschaft mit dem Religiösen oft nicht zu übersehen ist. Das Imaginäre schützt also den Menschen laut Freud nach zwei Richtungen: gegen die Gefahren der Natur und des Schicksals und gegen die Schädigungen, die von der menschlichen Gesellschaft selbst ausgehen. Diese Art der Religionskritik erkennt nicht, dass das Imaginäre für die menschliche Gesellschaft in erster Linie ein soziales Phänomen ist, kein rein metaphysisches. Man bekommt das Phänomen des Irrationalen nicht in den Griff, wenn man es in erster Linie als ein Spielfeld des Wahns sieht, wie es viele Aufklärer des 18. Jahrhunderts getan haben, ohne den die Menschheit besser gefahren wäre. Die Sicherheit, die das Tier durch seine Instinkte im Leben gewinnt, erhielt der Mensch durch die Entfaltung der Kultur, vor allem durch die Bildung von Gemeinschaften. Und solche Gemeinschaften mussten durch mystische Kräfte, durch Religion und später durch Ideologien abgesichert werden, da die Natur nicht mehr half. Das Irrationale muss sich von Anfang an in die Gemeinschaftsbildung hineingedrängt haben, um den Bestand größerer Gruppen durch höhere Kräfte abzusichern.